dritten Teil der Podcast-Reihe Stadt und Migration. Wir sind Rike. Hallo. Leo. Hi. Hanna. Moin. Sueda. Hallo. Und Johanne, das bin ich. Wir haben uns in dem Seminar Urban Cultural Studies der JADO Hochschule Oldenburgs mit dem Thema Stadt und Migration beschäftigt. Durch den aktuellen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben wir uns gefragt, wo Menschen, die flüchten, überhaupt ankommen und welche Bedürfnisse sie haben. Im Zuge dessen kam die Frage auf, was Städte, Orte oder Räume ausmachen, in denen das Ankommen erleichtert wird. Was kann getan werden von verschiedensten Akteurinnen, damit der Start in ein neues Leben, sogar in ein neues Land, vereinfacht wird? Zusätzlich beschäftigen wir uns auch noch mit dem Kennedy-Viertel in Oldenburg. Es ist eine der Großwohnsiedlungen Oldenburgs, in der viele MigrantInnen wohnen. Es hat unter den EinwohnerInnen oder auch den Nicht-EinwohnerInnen oft einen schlechten Ruf, wurde 2007 sogar als Angstort von der NWZ betitelt. Daher wollen wir das Viertel in diesem Kontext nochmal neu beleuchten. Und damit ihr auch einen Überblick habt, wie das Kennedy-Viertel eigentlich aussieht, wer dort wohnt und wie es insgesamt gestaltet ist, werden wir es jetzt ein bisschen beschreiben. Hanna, wie würdest du das Kennedy-Viertel einer Person beschreiben, die vielleicht noch nie dort war? Laut dem Sanierungsplan von 2014 hat das Kennedy-Viertel insgesamt 36 Hektar Fläche, von denen etwa 25 Hektar Baufläche sind. Es gibt dort viele 3- bis 8-geschossige Wohnhäuser des sozialen Wohnungsbaus mit insgesamt über 1000 Mieteinheiten in 42 unterschiedlichen Gebäuden. 550 der Mieteinheiten sind im Privateigentum und der Rest gehört verschiedenen Wohngenossenschaften, wie zum Beispiel der Gewoba. Zwischen den Gebäuden gibt es dann großflächiges Abstandsgrün und auch Freiflächen mit eingebetteten Spielplätzen. Wenn man sich das Gebiet einmal im Kopf vorstellt, kann man es in 3 grobe Abschnitte einteilen, die jeweils einen ähnlichen Baustil aufweisen. Der erste Abschnitt ist der nordöstliche Abschnitt und der umfasst für alle, die es sich später einmal angucken wollen, die Theodor-Heuss-Straße und die Lilienthal-Straße. Ja, da gibt es viele Einfamilienhäuser und kleinere Wohnhäuser des sozialen Wohnungsbaus. Der zweite Abschnitt ist der westliche Teil des Kennedy-Viertels und die Randbebauung der Kennedy-Straße. Und da gibt es ausschließlich klar strukturierte Zeilenbauten. Der dritte und letzte Abschnitt ist dann der südliche Abschnitt mit der Thomas-Dehler-Straße, dem Osterkampfsweg, der Otto-Suhr-Straße und der Enslemmer-Straße. Und da befinden sich ziemlich viele unstrukturierte Zeilenbauten des sozialen Wohnungsbaus. Okay, es gibt also einen ähnlichen Baustil, aber trotzdem unterschiedliche Strukturen. Welche Qualitäten bietet das Kennedy-Viertel denn so generell als Wohnort? Das Kennedy-Viertel bietet natürlich viele unterschiedliche Qualitäten. Zur Entstehung in den 60ern und 70er Jahren galt dabei die Leitidee Zeile, Abstandsgrün, Freiraum. Und damit sollten besonders Wohnraum für finanziell eingeschränkte und kinderreiche Familien geschaffen werden. Und für wenig Geld ist dann natürlich das Wohnen in den Zeilen am besten geeignet, sodass davon auch viele im Kennedy-Viertel vorzufinden sind. Das Abstandsgrün und die Freiräume sorgen dabei zusätzlich für Privatsphäre zwischen den einzelnen Gebäuden, aber sie schaffen auch Möglichkeit zum Zusammenkommen und zum Treffen der Nachbarn. Zudem soll alles im Kennedy-Viertel gut erreichbar sein und gut angebunden sein. Und dadurch gibt es viele Straßen mit Busanbindung. Aber am wichtigsten im Kennedy-Viertel ist, dass soziale Netzwerke unter den Bewohnern entstehen und die Menschen sich sicher fühlen. Dazu wurde dann zum Beispiel auch eine Polizeistation in das Viertel integriert. Also wir wissen jetzt, welche Qualitäten das Viertel bietet, wenn man dort wohnt. Aber wer genau wohnt denn dort überhaupt? Sueda, gibt es dazu Zahlen? Ja, ich habe mir da einige statistische Daten der Stadt Oldenburg angesehen. Zum einen gab es dort eine Statistik, die den, ich zitiere, die Stadt Oldenburg, Ausländeranteil darstellt. Politisch korrekt wäre an dieser Stelle zu sagen, dass es den Migrantinnenanteil darstellt. Wir möchten die Menschen respektieren und werden deswegen auch in diesem Podcast den Begriff Migration verwenden. Dennoch fand ich die Statistik sehr interessant. Im Jahr 2020 belief sich dieser Migrantinnenanteil auf etwa 11,3% der Einwohnerinnen im Kennedy-Viertel. Okay, gibt es auch Daten zum Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund? Ja, tatsächlich schon. Also 2020 wiesen in Eversten und Bloemfelde etwa 25,3% der EinwohnerInnen einen Migrationshintergrund auf. Auch habe ich mir mal die Anzahl der Einbürgerungen und erteilten Staatsangehörigkeitsausweisen in ganz Oldenburg angesehen. Im Zeitraum 2011 bis 2020 wurden durchschnittlich 260 Menschen pro Jahr eingebürgert. Allerdings stellten natürlich mehr Menschen einen Antrag, als am Ende tatsächlich angenommen wurden. Denn durchschnittlich wurden in 2011 bis 2020 23% aller Anträge wieder abgelehnt. Am interessantesten fand ich jedoch die Ausstellungen von Staatsangehörigkeitsausweisen. Ich konnte vorher gar nicht wirklich einschätzen, wie viele Ausweise jährlich ausgestellt werden. aber mit so wenigen habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, denn im genannten Zeitraum wurden durchschnittlich pro Jahr 5,3 Staatsangehörigkeitsausweise ausgestellt und im Jahr 2020 wurden tatsächlich kein einziger ausgestellt. Das kann daran liegen, dass es ein sehr komplexer und langwieriger Prozess ist. Zum Beispiel müssen viele Dokumente eingereicht werden oder man muss einen bestimmten Gehalt vorweisen. Und natürlich gibt es da auch noch viele andere Faktoren. Dennoch ist es meiner Meinung nach echt nicht nachvollziehbar, dass es im 2020 keine einzige Staatsangehörigkeitsausweis ausgestellt wurde. Dass das so wenig Ausweise waren, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe schon geglaubt, dass es schwierig ist, sowas zu beantragen oder sich generell zurechtzufinden mit der deutschen Bürokratie. Vor allem, wenn man neu in Deutschland ist. Da hat man doch wahrscheinlich gar keinen Kopf für. Vielleicht können wir einmal darüber sprechen, welche Bedürfnisse man überhaupt hat, wenn man irgendwo ankommt. Vielleicht kann Rike uns dazu etwas erzählen. Ja, also dazu würde ich euch kurz bitten, euch gedanklich in diese Situation zu versetzen. Also man hat sein komplettes bisheriges Leben hinter sich gelassen. Also das Haus, die Wohnung, Freunde, Familie. Und man beginnt ja quasi bei Null. Und dann kommt man nach einer womöglich sehr langen Reise in einem Land an, in welches man vielleicht auch gar nicht geplant hatte zu kommen oder zu migrieren, zu fliehen. Und da stehen natürlich die fundamentalen Grundbedürfnisse erstmal eines Menschen im Vordergrund. Also Hunger und Durst wollen gestillt werden. Man fragt sich, wo bekomme ich etwas zu essen her? Ich befinde mich in einem anderen Land und das hat vielleicht eine andere Währung. Das heißt, meine Bankkarte funktioniert hier vielleicht nicht oder ich habe wenig Geld übrig. Dann habe ich natürlich auch das Bedürfnis nach Hygiene. Ein Zugang zu sanitären Anlagen und neuer Kleidung sind wichtig. Auch frage ich mich, wo ich diese Nacht schlafen werde und hoffe auf ein Dach über meinem Kopf. Außerdem habe ich mich unterwegs womöglich verletzt, bin krank oder bin emotional belastet. Also medizinische und psychologische Versorgung spielen auch eine sehr große Rolle. Dann habe ich natürlich auch noch das Bedürfnis nach Orientierung und Information. Also wo genau in diesem Land befinde ich mich überhaupt und welchen rechtlichen Status habe ich hier überhaupt? Okay, ich bin jetzt hier angekommen, aber wie lange kann ich überhaupt bleiben? Warte mal, aber wenn ich fremd und neu in einem Land bin, dann verstehe ich die Informationen oder die Helfenden doch gar nicht. Genau, das kommt nämlich noch dazu, dass Ankommenden womöglich überall die Sprachbarriere im Wege steht und das Ankommen natürlich nochmal erschweren. Und dann ist es natürlich super wichtig, dass die Ankunftsorte gut organisiert sind. Okay, jetzt wissen wir also, was die allerersten Bedürfnisse eines Ankommenden sind. Hunger, Durst, Hygiene, ein Dach über dem Kopf und medizinische Versorgung. Information natürlich auch. Was kann oder muss dann passieren, damit ein Mensch auch langfristig Fuß fassen kann? Ja, das ist eine Frage, mit der sich zum Beispiel auch Duke Saunders beschäftigt hat. Ganz kurz zu ihm. Er ist ein kanadischer Journalist und auch Autor, der sich viel mit den Themen Migration und Wanderungsbewegung auseinandergesetzt hat. Und er hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben. Das heißt Arrival City, also Stadt des Ankommens. Und im Fokus steht hier der Zusammenhang zwischen Migration und Stadt. Geht es dabei um jede Art der Migration? Tatsächlich nicht. Die ganzen verschiedenen Migrationsarten können ja anhand verschiedener Kriterien voneinander unterschieden werden. Da gibt es dann ja zum einen die nationale und die internationale Migration. Also national ist sie dann, wenn der Wohnort innerhalb eines Heimatlandes gewechselt wird. Und bei internationaler Migration überschreitet man bei dem Umzug eine Staatsgrenze. Das heißt, es wird dann auch von einer Wanderungsbewegung gesprochen. Spricht man deshalb vom Auswandern? Ja, genau, das hast du richtig erkannt. Und das Besondere ist dabei, dass man seine soziale Schicht in der Regel beibehält. Dann gibt es aber auch noch die Arbeitsmigration. Hierbei ziehen Menschen in ein anderes Land, um entweder besser bezahlte oder um überhaupt Arbeit zu finden. Und dann gibt es auch noch die Bildungsmigration. Da wird das Land eben gewechselt, um eine Ausbildung zu absolvieren. Aber auch die Fluchtmigration spielt eine Rolle. Bei der verlassen Menschen ihr Land aus unterschiedlichen lebensbedrohlichen Gründen. Und diese Migrationsart steht auch bei Duke Saunders im Vordergrund. Genauer gesagt die sogenannte problematische Migration. Das bedeutet, es geht dann um Menschen, deren Ankommen international als problematisch angesehen wird. Das sind dann in erster Linie Geflüchtete, die ihr Recht auf Asyl geltend machen wollen. Und dabei geht er nicht nur auf die Perspektive des ersten Ankommens ein, die ja Rike eben beschrieben hat, sondern zum Beispiel auch auf die Perspektive des Bleibens. Und damit sind wir dann eigentlich auch bei deiner Frage. Was brauchen MigrantInnen, um langfristig Fuß fassen zu können? Duke Saunders beschreibt dabei in erster Linie drei Dinge, die ein erfolgreiches Ankommen in einer Stadt erleichtern oder auch überhaupt erst ermöglichen. Dabei handelt es sich um günstigen Wohnraum, Erwerbsstrukturen und soziale Netzwerke. Sind das nicht eigentlich für alle Menschen irgendwie diese relevanten Kategorien, um in einer Stadt zu leben und sich halt auch wohlzufühlen? Ja, schon, aber bei Migrantinnen ist es schon so, dass sie oft noch stärker darauf angewiesen sind, weil sie oft nicht über sogenannte urbane Privilegien und urbane Ressourcen verfügen. Und was sind solche urbanen Privilegien und Ressourcen? Also bei den urbanen Privilegien handelt es sich einfach um Dinge wie den sozialen Status oder auch die Staatsbürgerschaft. Und ich finde, bei denen ist man sich oft gar nicht so bewusst darüber, wie weitreichend die Einflüsse davon sind, weil man eben davon ausgeht, dass es selbstverständlich ist, solange man sie eben hat. Und bei den urbanen Ressourcen handelt es sich um Kapital, Besitz oder auch um die Ausbildung oder Bildung im Allgemeinen. Wenn man ein Land fluchtartig verlassen muss, dann ist es naheliegend, dass man von all dem nur einen Bruchteil mitnehmen kann. Aber Bildung bzw. Wissen kann einem ja eigentlich gar nicht genommen werden, oder? Ja, schon. Also Bildung und Ausbildung, die werden nicht auf die gleiche Art und Weise zurückgelassen. Aber es ist schon so, dass zum Beispiel die Ausbildung im neuen Land oft nicht anerkannt wird. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Ankommen in einer neuen Stadt und in einem neuen Land wirklich erschwert wird, wenn einem diese Privilegien und Ressourcen gar nicht zur Verfügung stehen. Ja, genau. Und dann wird das alles noch viel schwerer, weil die Menschen oft mit Vorurteilen und negativen Assoziationen gegenüber MigrantInnen und auch migrantisch geprägten Vierteln im Allgemeinen zu kämpfen haben. Dabei handelt es sich dann um Dinge wie Armut und Kriminalität und daraus resultieren dann auch Bezeichnungen wie Slum oder Problemviertel. Das ist dann aber schon eine sehr einseitige Wahrnehmung solcher Viertel, oder nicht? Ja, auf jeden Fall, weil man kann auch eben einen ganz anderen Blick auf diese Viertel einer Stadt haben. Man hat ja bisher schon rausgehört, dass es sehr viele Dinge gibt, die das Ankommen in einer neuen Stadt oder in einem neuen Land auf jeden Fall nicht leicht machen. Und das führt dann aber dazu, dass die BewohnerInnen sich in besonderem Maß selbst engagieren müssen. Das heißt, sie bauen Verbindungen auf und sie initiieren verschiedene Projekte und dadurch entwickeln sich migrantisch geprägte Viertel oft enorm schnell. Und das ist wirklich was Besonderes. Man könnte irgendwie schon fast sagen, dass genau diese Viertel das Prinzip von Stadt verstanden haben, weil das ja irgendwie darauf beruht, dass ganz unterschiedliche Menschen dicht beieinander wohnen und so auch irgendwie voneinander profitieren können. So habe ich das noch gar nicht richtig betrachtet. Das ist irgendwie schon beeindruckend. Aber das läuft ja nicht unbedingt in jedem migrantisch geprägten Viertel so ab. Kann eine solche Entwicklung denn auch irgendwie unterstützt werden? Ja, das ist schon möglich und es gibt auch so eine Art Anleitung. Die hat Jürg Saunders gemeinsam mit dem Deutschen Architekturmuseum entwickelt, indem er 8 Thesen formuliert hat, die dann eben diese Art Anleitung für eine Arrival City darstellen sollen. Und diese Anleitung soll dann eben insgesamt eine Struktur erschaffen, die das Ankommen unterstützt und auch erleichtert. Und ich habe gedacht, dass wir vielleicht einige davon erklären könnten und dann vielleicht auch gemeinsam überlegen können, wie die Situation im Kennedy-Viertel so eingeschätzt werden könnte. Das klingt gut. Okay, also er startet tatsächlich damit, dass er nochmal betont, dass sich sein ganzes Konzept auf städtische Räume bezieht. Das bedeutet, dass eine Anleitung für ländliche Räume auf jeden Fall anders aussehen würde. Aber das trifft dann ja auf jeden Fall auf das Kennedy-Viertel zu, weil das gehört ja zur Stadt Oldenburg. Die zweite These fordert dann eine bezahlbare Stadt. Dabei bezieht er sich besonders auf günstige Mieten, weil diese eine Voraussetzung für die Attraktivität einer Stadt sind. Im Kennedy-Viertel kann man schon sagen, dass die Mieten insgesamt günstiger sind als in anderen Bereichen Oldenburgs. Aber durch Interviews mit Anwohnenden, die wir im Rahmen unseres Studienprojekts geführt haben, wurde uns auch noch eine andere Perspektive mitgeteilt. Denn früher gab es zum Beispiel in einer Ecke des Kennedy-Viertels Sozialwohnungen und heute verkommen die leider immer weiter und werden trotzdem immer teurer. Das heißt, das Kennedy-Viertel ist an der Stelle auf jeden Fall weder günstig noch attraktiv. Okay, es klingt aber auf jeden Fall schon mal logisch, dass für günstige Mieten gesorgt werden soll. Schließlich verfügen die MigrantInnen ja oft nicht über so ein großes Kapital, wie wir eben gerade schon gehört haben. Ja genau, das hatte ich ja eben erklärt anhand der urbanen Privilegien und Ressourcen. Ein weiterer Punkt ist, dass die Arrival City auf jeden Fall gut erreichbar sein muss. Das bedeutet, er fordert eine gute Verkehrsanbindung und dabei sollte es sich bestenfalls um ein öffentliches Verkehrsnetz handeln. Im Kennedy-Viertel ist die Anbindung an das Stadtzentrum mit dem Auto, mit dem Fahrrad und auch mit dem Bus möglich. Das ist auf jeden Fall schon gar nicht so schlecht. Wo ist denn da der Unterschied zwischen einer guten Verkehrsanbindung und einem öffentlichen Verkehrsnetz? Das hast du gerade irgendwie so gesagt. Ja, genau. Also ein Verkehrsnetz an sich kann ja gut ausgebaut sein. Wenn man allerdings unbedingt ein eigenes Auto braucht, um das Verkehrsnetz dann auch nutzen zu können, dann ist es nicht für alle Menschen praktikabel. Ein gutes öffentliches Verkehrsnetz wiederum setzt nicht voraus, dass man ein eigenes Fahrzeug besitzt. Okay, das stimmt. Ansonsten würde man ja Menschen ausschließen. Genau, und das ist einfach wichtig, dass das Viertel gut angebunden ist. Und außerdem sollte es auch möglich sein, in der Nähe zu arbeiten. Es ist wichtig, dass die Ankunftsstadt einfach nicht isoliert ist. Ja, immerhin erfolgt heutzutage ein großer Teil der sozialen Anbindung über den Beruf. Genau, und außerdem spricht Jürg Saunders dann noch darüber, dass die Erdgeschosszone, also einfach der ganze Bereich im Erdgeschoss, dass dem eine besonders große Bedeutung zukommt. Wenn diese Räume nicht nur zum Wohnen genutzt werden, sondern auch für andere Zwecke, dann sorgt das insgesamt für eine Durchmischung und dadurch können dann Begegnungsorte für die Menschen dort entstehen. Leo, du hast jetzt eben gerade andere Zwecke benannt für solche Räume. Was für Zwecke könnten das denn sein? Das ist eigentlich total vielseitig. Also es kann zum Beispiel ein kleiner Einzelhandel sein, ein Café oder auch eine Fahrradwerkstatt. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und ideal ist es insgesamt auch, wenn den AnwohnerInnen da dann irgendwie die Möglichkeit gegeben wird, das auch mitzugestalten und wirklich die Dinge dort zu integrieren, die sie interessieren und die sie in ihrem Wohnort brauchen. Und wie sieht die Erdgeschosszone aktuell im Kennedy-Viertel aus? Also die ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Es gibt ein paar Kitas und vor allem entlang der Bloerfelder Straße sind auch einige Geschäfte. Aber Cafés, Restaurants und Kneipen sind eigentlich kaum zu finden. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, die Erdgeschosszone ist deshalb so wichtig, weil hier verschiedene Nutzungen angesiedelt werden können und das zu einer Durchmischung des Viertels beiträgt. So kann vermieden werden, dass Großwohnsiedlungen wirklich ausschließlich nur zum Wohnen genutzt werden, da automatisch natürlich auch Freizeitmöglichkeiten und Arbeitsplätze, die, wie wir eben gerade gelernt haben, wichtig für die soziale Anbindung sind. Wenn wir jetzt von einer Durchmischung sprechen, wie sieht es dann eigentlich mit den BewohnerInnen aus? Sollte hier auch eine Durchmischung angestrebt werden? Das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Denn auf lange Sicht ist es auf jeden Fall das Ziel, dass die Nachbarschaft wächst und dabei möglichst divers und durchmischt ist. Aber die Xonders betont auch, dass auch ethnisch homogene Viertel, also eben Viertel, wo viele Menschen aus dem gleichen Land kommen, dass sie auch ihr Gutes und ihre Daseinsberechtigung haben. Weil Rika hat ja vorhin auch schon beschrieben, welche Bedürfnisse und Herausforderungen das erste Ankommen in einem neuen Land mit sich bringt. Und da kann es dann wirklich eine große Stütze sein, wenn man Menschen in seinem Umfeld hat, die vielleicht unter ähnlichen Umständen aufgewachsen sind oder allgemein vielleicht auch vergleichbare Dinge erlebt haben. Okay, rückblickend war das jetzt schon sehr viel Input. Kannst du das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen? Ja klar, ich versuche das nochmal knapp auf den Punkt zu bringen. Und zwar ist es wichtig, um Menschen das Ankommen in städtischen Räumen zu erleichtern, sollte laut Duke Saunders in erster Linie für günstigen Wohnraum und auch für eine gute Verkehrsanbindung gesorgt werden. Da geht es besonders darum, den ÖPNV attraktiv zu gestalten. Und außerdem ist es sinnvoll, wenigstens im Erdgeschoss eine durchmischte Nutzung anzustreben, weil das dann eben dazu führen kann, dass die räumliche Inklusion weiter vorangeht. Und wenn im Erdgeschoss Dinge wie Freizeit, örtliche Daseinsvorsorge und auch Arbeitsplätze ihren Platz finden, dann ist das ideal. Außerdem ist es ideal, wenn den Ankommenden viele Möglichkeiten geboten werden, um ihre eigene Ankunftsstadt mitzugestalten. Das kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen passieren. Gut, das ist ja schon mal ein spannender, aber eben auch anderer Blick auf das Kennedy-Viertel. Du hast eben gerade den Begriff der räumlichen Inklusion erwähnt. Was bedeutet das eigentlich? Das ist tatsächlich eine ziemlich knifflige Frage, denn für diesen Begriff gibt es ziemlich viele verschiedene Definitionen. Und ich kann dir einmal erläutern, wie ich diesen Begriff verstanden habe. Inklusion bedeutet so für mich, dass alle Menschen vollkommen natürlich in die Gesellschaft einbezogen werden sollen und sie sollen dabei eine gleichberechtigte Teilhabe und die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, wobei dabei die Verschiedenheit der Menschen als Normalzustand verstanden werden soll. Jetzt habt ihr natürlich gehört, dass ich ziemlich oft den Begriff soll oder sollte verwendet habe und das kommt, da dieser Begriff ziemlich kritisch zu betrachten ist, da der Begriff eine Utopie darstellt und somit als großes Leitziel angestrebt werden soll. Und mit einer räumlichen Gestaltung können so auch Räume geschaffen werden, zu denen möglichst viele Menschen Zugang haben, also inkludiert werden. Und nun stellt sich einem natürlich auch die Frage, wie man die Räume so verändern kann, um den Inklusionsprozess voranzubringen. So gibt es als erstes die Schaffung von Arbeitsplätzen, da die Menschen natürlich einen Ort brauchen, um ihr Geld zu verdienen. Als zweites kann man den Wohnraum bereitstellen, damit die Menschen sich willkommen fühlen und immer ein sicheres Zuhause haben. Und als drittes können gemeinschaftliche Flächen für die Überwindung von sozialen Barrieren geschaffen werden, sodass alle Menschen leichter in Kontakt miteinander kommen. Das, was du jetzt erzählt hast, stimmt ja schon mit den Thesen von Duke Saunders überein zur Arrival City. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit davon, wie das gemacht werden kann. Haben wir dann auch ein Beispiel, wie es schon passiert sein kann oder wie es schon möglich ist, sowas zu machen? Ja, dazu hätte ich ein gutes Beispiel, und zwar die Lenz-Siedlung in Hamburg. Das ist auch eine Großwohnsiedlung, die ähnlich wie das Kennedy-Viertel mit einem schlechten Ruf zu kämpfen hatte. Das klingt spannend. Wie viele wohnen denn dort? Mit ca. 3.000 EinwohnerInnen auf ca. 1.100 Wohneinheiten ist die Lenz-Siedlung etwas größer als das Kennedy-Viertel. Und wie auch im Kennedy-Viertel finden sich dort viele verschiedene Kulturen. Früher galt die Siedlung als Angstraum, aber durch soziale Projekte und ein Team von Haupt- und Ehrenamtlichen hat sich dieser Ruf stark verbessert und es fand räumliche Inklusion Bestand. Auf welche Art und Weise wurde das denn geschafft? Zum Beispiel durch Pflege von Grünflächen und Spielplätzen, von Organisation von Festen, Entstehung von Treffpunkten, Bolzplätzen, Werkstätten und sogar eines Musikstudios, in dem sich die Jugendlichen austoben können. Das ist ja auch ein cooles Beispiel. Also so sieht man schon, wie Inklusion und auch Gemeinschaft geschaffen werden kann. Sowas wäre natürlich auch eine Möglichkeit für das Kennedy-Viertel. Und wie schon erwähnt, herrscht ja auch hier ein negatives Image, genauso wie in der Lenz-Siedlung damals. Und ja, wir haben ja jetzt schon viel darüber gehört, welche Bedürfnisse Ankommende haben, wie auf diese längerfristig eingegangen werden kann und wie Inklusion hergestellt werden kann. Wir haben auch ein Beispiel mitbekommen, wie aktiv das Image einer Großwohnsiedlung verändert wurde. Uns wurde auch noch ein Konzept vorgestellt, wie eine ideale Ankommensstadt aussehen könnte. Insgesamt bilden sich somit Möglichkeiten, die im Kennedy-Viertel angewendet werden könnten. Also wenn man als Beispiel mehr Arbeitsplätze oder Gemeinschaftsräume in Erdgeschossnähe schaffen könnte, so führt es zu mehr Durchmischung im Viertel und schafft neue Kontakte unter den AnwohnerInnen untereinander und sogar nach außen. Zusätzlich wäre es eine gute Möglichkeit, im Viertel selbst AnwohnerInnen mit einzubeziehen und so zu erforschen, was ihnen dort fehlt, sei es ein Musikstudio für Jugendliche oder ein besseres Sportangebot. Damit gibt man den AnwohnerInnen auch das Gefühl, dass ihre Stimme zählt und sie wirklich etwas mitverändern können, was ein wirklich wichtiger Schritt ist, um sich als Ankommender auch wahrgenommen fühlen zu können. Damit sind wir auch mit unserem Thema schon am Ende. Wenn euch das Thema oder das Kennedy-Viertel allgemein interessiert, dann könnt ihr gerne in die weiteren Podcasts unseres Kurses hören. Es werden weitere spannende Themenbereiche wie Stadt und Rassismus und Stadt der Vielen vorgestellt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss.